Das Geheimnis des Werwolfs. Intelligenten und amüsanten Grusel, gibt es das? Entschieden ja. Bei dem Wiener Schriftsteller H.C. Artmann und heute im WDR3-Hörspiel Das Geheimnis des Werwolfs nach einer der Erzählungen von Artmann. Vor 90 Jahren, am 12. Juni 1921, wurde Hans-Karl Artmann in Wien geboren. Er war ein Tausendsasser der Literatur, machte ebenso experimentelle Lyrik wie Dialektdichtung, surrealistische Erzählungen oder barocke Schwänke. Unter seinem Einfluss gründete sich die Wiener Gruppe, von der er sich selbst jedoch bald wieder distanzierte. Artmann blieb in seinem Schreiben und in seinem Leben undogmatisch und nomadisch. Er reiste durch Länder und vor allem durch Sprachen, übersetzte aus dem Schwedischen, Spanischen, Englischen und Niederländischen. Erst recht spät wurde er heimgeholt in den Literaturbetrieb und erhielt zahlreiche Preise. 1997 die höchste Auszeichnung der deutschsprachigen Literatur, den Georg-Büchner-Preis. Aber auch nach diesen weihevollen Ehrungen war Artmann immer noch für Überraschungen gut, zum Beispiel mit einer Übersetzung von Asterix und Obelix ins Wienerische. Überhaupt war Artmann ein Meister der literarischen Kolportage, der nonchalant aus Trivialmotiven große und vergnügliche Literatur machte. So auch in der Schauergeschichte Das Geheimnis des Werwolfs, nach der dieses Hörspiel entstand. Ein Jäger von Werwölfen muss sich ordentlich ins Zeug legen, denn sein Sparringspartner ist ein schreckliches Phänomen. Mitleidlos, da im Augenblick seiner Taten ohne Seele, fantastisch schlau, da ein Mischding aus verständigem Mensch und instinktgelenktem Tier. Unverwundbar nahezu, da unterm Schutze des Mondes und dessen dunkler Idole. So geht er, der Werwolf. Grünen Augs, gesträubten Fels und Unheiliges im Sinne durchs Gesträuch. Mensch und Jäger, hüte dich. Gib Acht, sieh dich vor. Das Geheimnis des Werwolfs. Hörspiel nach dem Kurzroman Tück Frong Süling von H.C. Artmann. Bearbeitung Martin Heindl. Musik Mike Herting. Regie Petra Feldhoff. Ihre Papiere, Sir. Hier. Der Beamte unter dem Tropenhelm wischt sich den Schweiß von der heißen Stirne und nimmt eine Weile Einsicht in De Viers Pass. Scharf blickt er dann mit dem linken Auge hoch. Sie heißen Mortimer Griswold De Viers, Sir. Ich heiße nicht nur so, ich bin es. Sie sind 1850 in Ballykernan, Cork geboren. Da selbst. Als Sohn englischer Eltern. Und Ihr Beruf stimmt ebenfalls? Warum sollte er nicht stimmen? Zugegeben, er mag reichlich bizarr anmuten. Allein, er ist es tatsächlich. Meine Fragen sind reine Routine, Sir. Der Beamte reicht den Pass zurück. Ich danke Ihnen, Officer. Ich danke Ihnen, Sir. Mortimer Griswold De Vere passiert mit zwei eingeborenen Lohndienern das Hafengelände und begibt sich mit einer Droschke durch den ungeheuren Monsunregen zur Bahnstation. Sagen Sie das nicht, Sahib. Jammu liegt am Indus und verglichen mit ihm wird die Themse zu einem unbedeutenden Bächlein. Aber London, London, die Metropole der Welt. Seine Brücken, Kathedralen, Paläste. Zugegeben, eine schöne Stadt. Aber was ist das gegen Indien mit seinen 10.000 Wundern? Im Stillen fragt sich De Vere, ob das nicht schon allein zahlenmäßig übertrieben wäre mit den 10.000 Wundern. Sehen Sie, hier überschwänglicher Reichtum, da bitterste Armut. Ganze Landstriche, fatalistisch auf Gedeih oder Verderb ausgeliefert, ja dem Hungertode preisgegeben. Das sei schon wahr, aber nicht jeder habe das Glück, einer gemäßigten Zone zu entstammen, beziehungsweise anzugehören, versetzt der junge Fürst. Vielleicht ist es auch die Religion, die unsere Völker unterscheidet. Ich gebe zu, ein heißes Eisen. Allein, wir dürfen sie keinesfalls außer Acht lassen. Das Gespräch mit Ali Mirza dehnt sich über Stunden aus. Der junge indische Aristokrat ist ein äußerst gebildeter Mann. Hat in Yale studiert. England ist ein altes Land, hat den Schlusspunkt seiner Historie nahezu überschritten. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Ja, ihrer wird die Zukunft sein. Eine große Nation, die da in das 20. Jahrhundert eintritt. Über die abergläubigen Vorstellungen seines Volkes scheint der junge Fürst nicht informiert zu sein. Tut wenigstens so. Ich kümmere mich in jeder Weise um Wohl und Wehe meiner Leute. Aber wohlgemerkt, nicht um ihre Wehwehchen. Mortimer Grizzlywald de Vere lächelt über das Wortspiel. Es ist mittlerweile Nacht geworden. Morgen wird er in Begleitung des Fürsten, der ein begeisterter Ballonflieger ist, von Jammu nach Leh aufbrechen. Ein waghalsiges Unterfangen, wenn man sich das zu überquerende Gebirge vor Augen führt. Na dann, gute Nacht, Sahib. Gute Nacht, mein Fürst. Eine ausgewachsene Kobra in der Muschel eines englischen Waterklosetts? Nein, das geht nicht mit natürlichen Dingen zu. Hier gilt nur die blitzschnelle Aktion. Im Bruchteil einer Sekunde hat Mortimer Grizzlywald de Vere die Lage erfasst und noch ehe das dunkle Knäuel sich vollends steil aufgerichtet hat, schlägt er die bereits geöffnete WC-Türe zu und verständigt den Direktor des Alahazrat-Hotels. Man braucht nicht unbedingt ein Ned Pinkerton zu sein, um das Auftauchen einer Giftviper in einem vor aller Welt verschlossenen WC mit einem heimtückischen Mordanschlag in Verbindung zu bringen. Allein, wer zum Teufel mag von de Vere's Intention erfahren haben? Einzig und allein Professor Handendog in Münster weiß um de Vere's Vorhaben im Karakorum. Und dieser stille alte Gelehrte, dieser vornehme deutsche Wissenschaftler, ist über jeden Zweifel erhaben. Sechs Wochen vorher, Kaulmeng, während seiner weitläufigen Studien auf dem Gebiete der Lykanthropologie, gerät Mortimer Grizzlywald de Vere ein interessantes Kandschuli-Manuskript des 18. Jahrhunderts in die Hände. De Vere nimmt es mit nach Hause, verbringt eine Nacht darüber. Ah, Ankrab frön hri, dalmungrier gok, ma, nu, sha, buk. Alle Wetter. Alle Wetter, entfuhr es Mortimer Grizzlywald an dieser Stelle. Alle Wetter. Sollte es möglich sein? Noch am folgenden Nachmittag fährt de Vere nach Philadelphia, wo er auf einem Dampfschiff des norddeutschen Lloyd eine Kabine belegt. Nach einem kurzen Besuch bei Professor Handendog in Münster reist er weiter nach Karatschi. Das Ziel seiner Reise? Dalmun. Ein kleines, auf keiner Karte verzeichnetes Flusstal nordöstlich von Leh im Karakorum. Leh liegt ausgestorben wie nach einer Cholera-Epidemie in der unbarmherzigen Glut der Mittagssonne. Auf der schattigen Veranda von Colonel Algernon Taudis Bungalow indes lässt sich auch diese Backofenglut halbwegs ertragen. Zum sichtlichen Wohlbefinden der drei Personen trägt auch der gut gekühlte Whisky das Seinige bei. Und überdies rückt ein gutes Dutzend eingeborener Diener der Hitze mit sinnreich konstruierten Fächeranlagen zu Leibe. Man stellt einen provisorischen Plan für eine Expedition auf, die man übermorgen in das kaum bekannte Tal von Dalmung zu unternehmen gedenkt. Mann de Vere, wenn ich mich nicht in Gegenwart einer Lady befände, ich würde Ihnen noch ganz andere Dinge über diesen zwielichtigen Halunken Ali Mirza erzählen. De Vere hatte eben eingeworfen gehabt, dass es der Sache dienlich wäre, den jungen Fürsten mitzunehmen. Zumal er sich während der Ballonfahrt nach Leh ganz freiwillig als Führer angeboten hätte. Madame, plustert der etwas cholerische Colonel hervor. Ich garantiere für nichts, wenn dieser Bursche mit von der Partie ist. Aber er ist doch nach hiesigen Begriffen ein Gentleman, wirft Mistress Carrazas ein. Maud Carrazas, Witwe des im letzten Jahre auf so absonderliche Weise ums Leben gekommenen Tierjägers Inigo Hazelbit Carrazas. Die schöne, überaus begehrenswerte Frau braucht, was Mut und Ausdauer anlangt, keinen Vergleich mit ihrem verstorbenen Gatten zu scheuen. Ein Gentleman. Gewiss ist er ein gebildeter Mann, hat, wenn ich mich recht entsinne, in den Staaten studiert, eine Menge Examina gemacht. Wirkt äußerlich wie ein Römer. Allein traue mir einer diesen Kandschulis über den Weg. sind meinetwegen noch schlimmer als Waziris und Afghanen. Devir trinkt langsam seinen Whisky aus. Glauben Sie mir, Colonel, auch ich mag im Grunde meines Herzens keinen von diesen Ausländern. Aber wie nun mal die Dinge liegen und bei unserer völligen Unkenntnis dieses zu durchquerenden Tales, muss ich für Ali Mirzas das Angebot plädieren. Ja. Ja, sagte er. So wahr mir Gott helfe. Das müssen wir. Er habe noch einige Briefe zu erledigen, sagt Mortimer Griswold Devir und verabschiedet sich für diesen Tag. Ach, sagen Sie doch, lieber Colonel, was eigentlich jagt unser Mr. Devir? Der peitschenartige Knall eines Schusses tönt durch die Stille der Nacht, echot einige Male in den nahen Felswänden, und schon ist man im Lager wach. Mistress Carruthers steht mit der noch rauchenden Winchester-Büchse im seidigbleichen Licht des Mondes. Ihre Bluse ist vorne wie von einer scharfen Raubtierkralle aufgerissen. Der schöne Busen quillt weiß hervor, blutet leicht. Ein Tiger hier ist ja unmöglich. Sind Sie verwundet, Mistress Carruthers? Haben Sie getroffen? Es wäre zum ersten Male, dass ich gefehlt hätte. Ich muss getroffen haben. Welch kaltblütige Frau, denkt Mortimer Griswold Devir. War es ein Wolf? Es hätte gut ein Wolf sein können, wäre es kein Orang-Utan gewesen. Bei George! Ruft der Colonel erstaunt aus. Was hat ein Wolf mit einem Affen gemeint? Er wirkt mit seinen langen Unterhosen im diffusen Licht des Silbermondes reichlich perplex. Das Wesen, das mich überfiel, sah wie ein Mittelding von Wolf und Menschenaffen aus. Außerdem lief es aufrecht davon. In welche Richtung? Mistress Carruthers deutet mit ihrer Winchester quer über die mondüberglänzte Bergwiese. Devir blickt scharf in die angegebene Richtung. Dann muss es zu der Höhle gelaufen sein. Devir klemmt sein Monokel ins Auge. Colonel, kümmern Sie sich um Mistress Carruthers. Devir schwenkt die Pistole über dem Kopf und stürmt querfeldein. Jetzt erst bemerkt man das Fehlen Ali Mirzas. Wo ist der Fürst? Wo ist der Fürst? Fragt Mistress Carruthers, die ihre rechte verwundete Brust nun vollends befreit hat und sie dem verlegenen Colonel hinreicht. Ein harmloser Kratzer. Gott sei Dank. Da taucht aus dem Schimmernden irgendwo Ali Mirza, Khan der Kanschulis, auf. Good heavens! Ist Mem Sahib etwas zugestoßen? Das sehen Sie doch! Wo haben Sie denn während der ganzen Zeit gesteckt? So leid es mir tut, Colonel, aber ich schlief wie ein Sack. Colonel Taudi blickt ärgerlich nach der silberbeschlagenen Galaflinte, die der junge Fürst in seinen seltsam behaarten Händen hält. Verdammt, Ali Mirza, fuchteln Sie einem anderen mit Ihrer altmodischen Flinte vor der Nase rum! Nicht mir! Ali Mirza zeigt seelenruhig sein blendendes Gebiss. Er lacht. Keine Bange, Colonel Sahib, die geht nicht los. Ist gar nicht geladen. Mortimer Griswold Devir ist inzwischen nicht müßig gewesen. Ah, der kommt, der endlich. Er hat mit einer Karbidlampe die geheimnisvolle Höhle durchforscht. Mann, Sie können einem schon Sorge machen. Haben Sie was gefunden? Und ob er was gefunden hat. Eine fast neue Khaki-Jacke, eine Tasche mit chirurgischen Instrumenten deutschen Ursprungs. Ein unversehrtes Kleid, wie es hier einheimische Frauen der höheren Stände tragen, sowie eine Brieftasche mit 250 Rupien in Zehnerscheinen. Zwei Tage später, weiter im Gebirge. Sagen Sie, Colonel, kennen Sie das Buch von Strong? Der Man-Eater von Madras. Ich habe es gelesen, Devir. Es steht bei mir daheim im Bücherschrank. Der kleine Trupp reitet durch eine pfadlose Hochgebirgslandschaft. Ali Mirza in Breecheshosen und Turban hält die Spitze. Ihm folgen die drei Kanschulis mit den Packpferden. Dann Mistress Carruthers auf einem Araberhengst, einer Leihgabe des Fürsten. Sie wollte ihn als Geschenk nicht annehmen. Ihr folgen mit kurzem Abstand der Colonel und Mortimer Griswold Devir. Devir ist's, der den Faden nach längerem Schweigen wieder aufnimmt. Ein aufschlussreiches Buch, nicht wahr, Colonel? Ja, wenn es nicht erlogen ist, wie die meisten Schreibereien. Ich kann mir nicht helfen, aber es erscheint mir als höchst unwahrscheinlich, dass dieser Tigermensch tatsächlich nur weiße Erzieherinnen gefressen haben soll. Well, de gustibus non est bekanntlich disputandum. Ein andermal, de Vere. Sehen Sie die Bergfestung dort, zu unserer Linken. Im 17. Jahrhundert soll sie Akbar der Große erbaut haben, jawohl. Zum Schutze gegen die Stämme des Nordens. Aber während der Sigwirren ging sie den Moguls wieder verloren. De Vere klemmt sich sein Monokel ein und betrachtet interessiert die massiven Mauern und Zinnen, die im Sonnenglas des Mittags wie ein silbergraues Feenschloss aus der Entfernung schimmern. Einer der Kanchulis hat heute Morgen eine schreckliche Entdeckung gemacht. Der Mann hat einige hundert Yards vom Lager entfernt seine Notdurft verrichten wollen und behufs sanitärer Gründe mit einem Spaten ein kleines Erdloch ausgehoben. Dabei kam es zu besagtem grausigem Fund. Er entdeckte Eingegrabenes. Ali Mirza Khan befindet sich nicht mehr im Lager. Keiner hat ihn fortreiten sehen. Sein Pferd ist ebenfalls verschwunden. Es besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass er sich bereits nach Mitternacht auf den Weg gemacht hat. Was veranlasste den Fürst bei Nacht und Nebel, ohne ein Wort der Erklärung auf und davon zu reiten? Ach was, er ist eben abgehauen und wir sind ihn los. Ich habe die unbestimmte Ahnung, dass wir noch von ihm hören werden. Ich weine ihm keine Träne nach. Was habe ich Ihnen gesagt? Mit diesem Asiaten stimmt etwas nicht. Aber was? Denkt De Vere, spricht es aber nicht aus. Aber was? Spätabends erreicht man eine Hirtensiedlung, eine Art Alm mit einigen 15 Hütten. Man beschließt diesmal unter Dach zu nächtigen. Mortimer Grizzlywald de Vere nimmt die ausgegrabene Menschenhaut aus der Satteltasche des Packpferdes. Es ist kaum zu fassen, aber der ehemalige Besitzer dieses schauerlichen Balgs muss aus ihm wie aus einem Kleid geschlüpft sein. So häuten sich sonst nur Schlangen. Er trägt den seltsamen Fund zu den Hirten, die um ein großes Lagerfeuer sitzen, und fragt sie: Tumyante hoyi hamra? Kennt einer von euch das? Die einfachen Bergmenschen weichen erbleichend zurück, sprechen aufgeregt untereinander. Aber weder De Vere noch die anderen können es verstehen. Man spricht hier bereits einen dem tibetischen verwandten Dialekt. Tök Frong! Tök Frong! Ruft ein Greis mit schneeweißem Bart. Er streckt abwehrend die Hände vor sich. Da wirft Mortimer Grizzlywald De Vere den schauerlichen Balg in das lodernde Lagerfeuer. Ein kurzes, unangenehmes Aufprasseln und das, was noch vor kurzem die äußere Hülle eines Menschen wie du und ich ausgemacht hatte, ist nicht mehr. Die Hirten atmen auf, dankbare Blicke treffen De Vere. Für sie ist er nun, so scheint es, etwas Ähnliches wie ein weißer Magier. Tök Frong Süleng, ruft der Alte erleichtert aus. Tök Frong Süleng. Aber was bedeutet Tök Frong Süleng? Ist es Yeti? Der schreckliche Schneemensch? Das geheimnisvolle Wesen, sagen sie, habe seidene Sandalen getragen. In einer Berghöhle habe er mit 4 Frauen 4 verschiedene Sorten Wein getrunken. Roten mit der jüngsten, gelben mit der zweiten, grünen mit der dritten, blauen mit der Ältesten. Was soll dieser heillose Unsinn? Der Colonel steht unwillig auf. Gesetzt den Fall, es waren tatsächlich 4 Frauenzimmer mit im Spiele. Schön und gut, meinetwegen, ich unterschreibe es. Aber wenn mir einer kommt und mir einreden will, er hätte oder es hätte grünen und blauen Wein getrunken. Vielleicht hat er Likör getrunken, ich bitte Sie, blauer Curaçao. Was wissen diese Bergler schon von solchen Dingen? Oho. Mistress Carruthers scheint davon ja doch einiges zu verstehen. Das sind alles Lügengeschichten und Ammenmärchen. Was wir brauchen, sind Tatsachen, reine Fakten, stichhaltige Beweise. Eine Frage, die Mistress Carruthers vergangene Nacht auf ihrem Feldbett im Halbschlaf beschäftigte, ist Mortimer Grizzlywald de Vere ein Dandy? Puh, Pushpa hingegen, die junge Fürstin des wilden Bergstammes, schläft in ihrem bequemen europäischen Messingbett, einem Geschenk des russischen Gesandten. Allein Moskau und Petersburg liegen in weiter Ferne. Eine andere Welt ist es, an der Neva, an der Moskwa. Und sicherer. Ein Steinwurf von den drohenden Mauern der ehemaligen Grenzfestung bewegt sich im hyazinthenen Licht des Vollmonds ein seltsames Wesen. Ist es ein Mensch oder ein Tier oder gar eine Spukgestalt? Auswuchs der Fantasie eines dörflichen Erzählers? Unübersehbar wölbt sich der Sternenhimmel wie eine Halbkugel aus Glas über der Hochebene, angefüllt von der kalten, doch würzigen Gebirgsluft. Die Nacht bedient sich einer ungeheuren Stille. Gähnend streichen die beiden Wachen auf dem südlichen Wehrgang die safranroten Bärte. »Vahan, Chatika, hui hei«, fragt der eine. »Nahan, hey, ja dost«, gibt der Angesprochene mürrisch zurück. »Mui bara nikun«. Aber da irrt er gewaltig. Zeitgleich, aber andernorts, läuft Frau Emma Grotjan, aufgeregt wie eine Gluckhenne, die eines ihrer Küken vermisst, läuft also Frau Emma Grotjan, Professor Handendocks rundliche Haushälterin, zum Polizeikommissariat. Der Herr Professor sei seit vorgestern Abend abgängig. Zuerst habe sie sich nichts dabei gedacht, vermutete ihn zu Besuch bei seiner unverheirateten Schwester in Hiltrup. Dort sei er auch schon eine ganze Weile nicht zu Besuch gewesen, behaupte Frau Lehrer Handendog. Verreist könne er auch nicht sein. Sogar sein Übermantel, der einzige, und sein Spazierstock befänden sich unberührt am Haken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn nur kein Verbrechen geschehen ist. Der arme Herr Professor. Polizeikommissar Mörsberg wiegt bedächtig den wuchtigen Bauernschädel. Tja, liebe Frau Grotjan, leider muss auch ich sagen, dass mir der ganze Fall reichlich mysteriös vorkommt. Man geht doch nicht so ohne Überzieher aus dem Haus. Hat der Professor manchmal so einen über den Durst getrunken? Soll ja vorkommen in die höchsten Kreise. Gott bewahre, Herr Beamter, kein Tröpfchen. Und ob Sie irgendwas Auffälliges nach dem Verschwinden des Professors im Hause bemerkt habe? Es habe da so ein lüttes Ding auf dem Estrich gelegen. Hat sie es mitgebracht? Ja, sie habe es mitgenommen, im Falle eines Falles. Hier ist es. Der Kommissar betrachtet das flach geschliffene Holzplättchen. Verflucht schwer ist es für seine Größe. Sieht aus wie ein komisches Amulett. Hat auch eine Inschrift. Libera nos a lupis. Lupis? Das heißt doch Lupus. Eine Art Aussatz. Er dreht sich um. Meier 2, kommen Sie doch mal raus. Sie sind doch Lateiner. Ein baumlanger, magerer Polizist erscheint im Türrahmen. Unterdes im fernen Asien. Mr. John A. Bancroft, ein äußerst seltsamer Mann, Kastellan und Privatsekretär der jungen Fürstin Pushpa, führt die englischen Gäste seiner Herrin durch die Festung Janub-i-Jatown. Bancroft, ein noch junger Mensch, hat mit seinem Europäertum, wie es scheint, gebrochen. Er trägt indische Kleidung. Sein langer, blonder Bart fällt ihm bis unterhalb des Leibriemens. Seine schönen blauen Augen haben einen leicht gehetzten Ausdruck. Er macht jedenfalls den Eindruck, als hätte er vor nicht allzu langer Zeit eine nervliche Krise überstanden. Von der jungen Fürstin spricht er nie anders als von seiner Hazarat Bikem, was in der Kukuri-Sprache etwa ihre Hoheit, die Begum, bedeutet. Ist das die Zisterne, an der man gestern den Toten fand? De Vier deutet nach dem altertümlichen, steinumrandeten Wasserloch. Sie ist es. Sehen Sie, wir besitzen hier nicht einmal den landesüblichen Raubtierzwinger. Früher existierte freilich ein solcher. Allein der verstorbene Fürst, der selige Herr Vater von Hazarat Bikem, war der Ansicht gewesen, Raubtiere seien keine Geschöpfe Gottes, sondern vielmehr des Teufels. Also wurde er abgeschafft. An seiner Stelle errichtete man Ölpressen für das Volk. Es ist uns daher allen rätselhaft, wie es geschehen konnte, dass der Unglückliche auf diese Art zu Tode kam und... So fuhr er fort. Sehen Sie sich diese Wehrgänger an. Es wird kaum jemand behaupten, dass sie von einem Wolf übersprungen werden können. Mortimer Grizzlywald de Vere betrachtet nachdenklich die Stelle des seltsamen Unfalls durch sein Monokel. Well, Mr. Bancroft, und Sie meinen dennoch, dass der Biss, welcher den Nacken des Opfers zermalmte, nur von einem Wolfe herrühren könne? Daran besteht kein Zweifel, Mr. de Vere. Welche Funktion bekleidete eigentlich der Tote hier im Hause der Fürstin? Der Kastellan blickt vorerst ein wenig verdutzt auf de Vere, besinnt sich aber gleich darauf. Natürlich. Ich vergaß Ihnen ja ganz zu sagen, dass der Mann, als wir ihn auffanden, keine Haut mehr am Körper hatte. Man hatte sie ihm wie ein Kleid abgezogen. Ein scheußlicher Anblick. Versteht sich, dass er nicht mehr zu erkennen war. Aber im Hause fehlt niemand. Es muss demnach ein Fremder, ein Eindringling gewesen sein. Man hat ihn enthäutet? De Vere, der Colonel und Mistress Carruthers können ihre Überraschung nicht verhehlen. Du lieber Himmel, keine Haut? Es wird doch nicht etwa... Sie vollendet ihren Satz nicht, aber de Vere weiß dennoch, was sie sagen wollte. Er weiß auch, diese mutige Frau ist bei Gott keine gewöhnliche Tigerjägerin. Donnerwetter. Alle Achtung, Maud Carruthers. Aber noch darf er sich ihr nicht zu erkennen geben. Heiliger Bimbam! Ruft Mortimer Grizzlywald de Vere auf seine Armbanduhr blickend aus. Es ist weit über Mitternacht. Er hat sich noch nicht schlafen gelegt, hat die Summe seiner bisherigen Beobachtungen und der daraus zu folgenden Schlüsse in ein Notizbuch eingetragen. Noch einmal geht er die 13 Fragen durch und gibt erste provisorische Antworten. Erstens, wodurch wurde meine streng gehütete Identität gelüftet? Der Einreisebeamte ist ein Spitzel. Zweitens, wer war der Autor des Schlangenattentates in Jammu? Aller Wahrscheinlichkeit nach Ali M. Drittens, welches ist der wahre Hintergrund des Todes von Inigo Hazelbit Carruthers? Wurde er ein Opfer des Lykanthropos? Viertens, wer überfiel die schlafende Maud Carruthers? Der Lykanthropos. Ja, höchstwahrscheinlich. Fünftens, wer hat die ausgebuddelte Haut vergraben? Sie wurde von dem, der wieder einmal im Wolfsfell umging, einstweilen verborgen. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Sechstens. Warum verschwand Ali M. ohne ein Wort der Erklärung? Ali Mirza im Wolfsfell fand seine menschliche Haut nicht mehr vor und konnte deshalb nicht mehr zur Jagdpartie zurück. Ausrufezeichen. Aber was bedeuten, siebtens, die geheimnisvollen Vokabeln Tök Frong Süleng? Hierauf weiß selbst de Vere nur mit einem einfachen Fragezeichen zu antworten. Achtens. Nach was jagt der Colonel? Wie ich, nach dem Lykanthropos. Es besteht kein Zweifel, dass der Colonel niemand anderer ist als Sir Anton Punchby Punchby. Besser bekannt als Anton der Tausend Masken, einer der größten vom Yard. Neuntens. Nach was jagt Maud Carruthers? Jagt den Mörder ihres Mannes. Ein Hohelied der Gattenliebe. Zehntens. Ist Professor H. der integre Wissenschaftler, für den ich ihn halte? Absolut. Elftens. Ist die Macht eines Werwolfes auf ein gewisses Territorium beschränkt oder universell? Schwer zu beantworten. Nach dem Stand der Dinge. Zwölftens. Handelt es sich in unserem Fall um einen gewöhnlichen Yeti oder um einen Lykanthropos? Zweifellos um einen Lykanthropos. Dreizehntens. Wer war das Opfer des mysteriösen Wolfes? Auch hier hat de Vere lediglich ein Fragezeichen als Antwort parat. De Vere verschließt die Aufzeichnungen in seinem Geheimkoffer, reinigt seine Pistole sorgfältig und lädt sie mit 6 Schuss Munition. Sodann begibt er sich mit einer Teerose am Aufschlag seines Abendanzuges ins Freie. Die kühle Dunkelheit des Gartens atmet wie ein lauernder Mensch. Die List des Lykanthropen ist ein altbewährter Trick. Durch Auslegung menschlicher Häute sucht er seinen Verfolgern die irrige Annahme zu oktroyieren, er sei davon abhängig, stets die eigene Haut mit dem Wolfsfell zu vertauschen. Doch weit gefehlt. Mortimer Grizzlywald de Vere steht auf dem südlichen Wehrgang, im Schatten eines wuchtigen Pfeilers verborgen. »Geh, halte mir mal meine Puschka, Freund Hamrut«, sagt der eine Wachtposten zum anderen. »Ich muss austreten, halt's nimmer aus.« Der mit Hamrut Angeredete nimmt die Flinte seines Kameraden und stellt sie sorgfältig an die niedere Steinbrüstung. Der Austretbedürftige verschwindet im Dunkel. Aber nun begibt sich vor den Augen Mortimer Grizzlywald de Vere's Erstaunliches. Die Uniform Hamruts fängt ganz fein zu knistern und zu krachen an. Die Nähte platzen. Der ganze Mensch in ihr dehnt sich, verbreitert sich, wächst und plötzlich, milde Mächte, steht ein zottiges Etwas drohend im bleichen Mondlicht. Sein Gesicht ist wolfsähnlich, ein schreckliches Antlitz, rundum alles still. Ein paar Tauben bloß, die im Traume vor sich hingurren, sonst kein Laut. De Vere hält den Atem an und entsichert mit eiskaltem Lächeln seine Pistole. Wie eingemauert sitzt ihm das Monokel im rechten Auge. Well, das also ist des Pudels wahre Natur. Ruhig hebt der kühne Brite seine Schusswaffe, hebt sie bis in Augenhöhe. Das Monster ist höchstens 30 Yards von ihm entfernt. Eher weniger. Er kann nicht fehlen. Wenn mein Onkel Gilbert das miterlebt hätte, keinen Penny würde er mir vererbt haben. Tja, das will ich meinen. Lord Gilbert Adamant Roughcastle, ich kannte ihn gut, war einer der besten Pistolenschützen seiner Zeit. Er traf ein 50 Yards entferntes Herzass durch die Mitte. Mortimer Grizzlywald de Vere durchmisst mit nervösen Schritten den orientalischen Salon, dreht sich am Gartenfenster ruckartig um, tötet seine glimmende Zigarette im Palmenkübel und ruft. Ein schöner Trost, mein lieber Taudi. Herrgott, ich kann es halt einfach nicht verkraften. Da hat man dieses Ding keine 30 Yards vor sich im schönsten Mondlicht. Eine lachhafte Distanz. Und was tut man? Man ballert wie ein Greenhorn 6-mal daran vorbei. Er merkt zuerst gar nicht, dass Mistress Carruthers eingetreten ist und fährt mit unverminderter Heftigkeit fort. Wenn das so weitergehen sollte, werde ich noch alles jagen, abblasen und meinetwegen Fotograf werden. Ich fürchte sehr, wir haben einen Dieb hier auf Shanubisha Town. Weshalb? Hat man sie gestohlen? Heute Morgen war meine Kodak noch da. Wow. Und? Und? Jetzt ist sie fort. Weg. Futsch. Futsch, sagt Mistress Maud Carruthers. Und ihre Augen verraten nichts Gutes. Es ist wahrhaft entsetzlich, sagt John Adderley Bancroft beim Tee. Zuerst passiert dieser grässliche Mord an der Zisterne. Hinterher die bislang noch ungeklärte Schießerei auf dem südlichen Wehrgang. Gefolgt von Hamruts kuriosen Verschwinden. Kurios, weil niemand verstehen will noch kann, weshalb ein Mann, dessen Vater und Großvater bereits im Solde des Fürsten von Shanubisha Town gestanden haben, plötzlich bei Nacht und Nebel seinen ehrenvollen Dienst quittiert und in das wüste Gebirge hinausläuft. Denn wo sonst sollte er sich hingewandt haben? Und nun geschieht dieser reichlich mysteriöse Diebstahl von Mistress Carruthers gewiss sehr wertvoller Kodak. Meine Dame, Gentlemen, so leid es mir persönlich tut, ich habe die unangenehme Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Hazarat Beecham nicht länger gewillt ist, Ihnen weitere Gastfreundschaft zu gewähren. Sie ist überreizt, hat schwere Migräne. Was? Dem Colonel dringt eine Flut von Zornesröte ins Antlitz. Er erhebt sich abrupt, die Teetassen auf dem fein gedrechselten Tischchen erbeben klirrend, wie bei einem leichten Erdstoß. Mr. Bancroft, Soll das, was Sie uns eben sagten, ein unverhohlener Rauswurf sein? John Adderley Bancroft wird bleich, windet sich vor Verlegenheit und weiß für den Augenblick nichts Besseres zu tun, als sich mit einem zierlichen Silberkamm altindischer Arbeit den langen Blondbart zu strähnen. Er gibt keine Antwort, blickt nur hilfesuchend zu Devere hinüber. Warum antworten Sie nicht, Mann? Was haben Sie überhaupt in dieser lächerlichen Aufmachung da unter diesem braunen Filus zu suchen, frage ich mich. Und Sie wollen Engländer sein. Wer sagt Ihnen, dass ich Engländer sein will, Colonel? Wer sagt Ihnen, dass ich überhaupt etwas sein will? Meinen Sie nicht, dass sich unser Colonel dem armen Mr. Bancroft gegenüber etwas schnöselig benommen hat? Ja, er hätte sich gewiss ein wenig gewählter ausdrücken können, aber was wollen Sie? Ein alter Haudegen von der Nordwestgrenze. Der Kalberpass verlangt eben einen raueren Ton. Und was er unter uns gesagt von diesem Mr. Bancroft hielte? Ich möchte wetten, dass dieser extravagante Mann ein besonderes Anliegen mit sich herumträgt. Aber es keinem anvertraut. Mistress Carruthers wirft Devere einen bedeutsamen Blick zu. Ich glaube, wir verstehen uns, Mortimer. Und wieder ist es Abend um die Rosen von Janubicha Town. Märchenhaft duftet das Zimmer, in welchem eben die Fürstin Pushpa und John Adderley Bancroft das Souper einnehmen. Als man nach dem Essen den Kaffee reicht, blickt die Rose aller Rosen über ihre Tasse auf Bancroft. Nun haben Sie es schon heraus, lieber John, wer unsere europäischen Gäste waren. Oh, das ging gar nicht so schwer, Fürstin. Der noch junge Engländer greift nach dem schmalen Notizbuch, das er hinter seinem blonden Rauschebart in der Brusttasche stecken hat. Er blättert spielerisch darin herum und beginnt. Da hätten wir einmal jenen etwas dandyhaften Baronet Mortimer Grizzlywald de Vere. Er heißt tatsächlich so. Und ist wie ich Lykanthropist. Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet, ein ausgezeichneter Mann. Sein einziger Fehler besteht in der Marotte, sich überall als Engländer auszugeben, obgleich er ein Irländer aus altem normannischem Geschlecht ist. Nummer zwei wäre dieser Poltergeist Elgin und Taudi, wie er sich momentan nennt, der Colonel. Sein tatsächlicher Name ist jedoch Sir Anton Punchby Punchby, alias Anton der Tausend Masken, einer der größten vom Yacht. Zurzeit jagt er einer durchtriebenen Abenteurerin nach, die den berühmten Stern von Ihashara geklaut haben soll. Ein unschätzbarer Diamant von der Größe eines Hühnereis. Weiland im Besitze des Londoner Bankiers Sir Wandulph Gerstle. Zurzeit jedoch in der Kodak von Mistress Carruthers. Und Mistress Carruthers, last but not least, ist eben jene gesuchte Abenteurerin. Was aber der Colonel noch nicht herausgefunden hat, wohl aber de Vere. Die Dame heißt Mary McMurdoch und stammt aus Perth in Schottland. Die wahre Mistress Carruthers indes lebt seit einem halben Jahr in Windhoek bei deutschen Cousins und hat auf Löwen umgesattelt. Tja, das wäre vorerst alles. Leicht wie eine Gazelle erhebt sich die schöne junge Fürstin und geht durch das fliederfarbene Licht der Lampione auf Bancroft, der ebenfalls aufgestanden ist, zu. John, ich freue mich aufrichtig, dass Sie schon wieder so weit beisammen sind. Ihr Kombinationsvermögen jedenfalls ist wieder völlig intakt. Ja, mein Freund, glauben Sie mir, jetzt geht es mit Ihnen endlich bergauf. Für die nächste Zeit ist meine Kodak wohl einstweilen beim Teufel. Aber lange soll er sich nicht mit ihr freuen, dieser Verdammte. Soweit Mistress Carruthers, die in ihren Schlafsack schlüpft und sich der wohligen Wärme ihres behelfsmäßigen Lagers hingibt. Gukka, der jüngste der Kanchulis, hat die erste Wache. Er hockt am flackernden Campfeuer, seine lange Flinte zwischen die Beine geklemmt. Neben ihm sitzt Devier auf einem eleganten Feldstuhl und stenografiert noch einige wichtige Notizen. Der Colonel schnarcht bereits wie eine mittlere Dampfsäge, oder tut zumindest so. Morgen ist ein neuer Tag. Tja, es kommt eben immer wieder ein neuer daher. Aber weiß man, was er bringt? Sehen Sie, die Nadel dieses Kompasses weist gen Norden. Na und? Jede Kompassnadel hat gen Norden zu weisen. Das ist nun mal ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Wohin kämen wir, zeigten diese Dinger kreuzweise und ohne Sinn in der Gegend herum. Die Sonne sendet ihre morgendlichen Strahlen über den Tsung Tekeng, einen imposanten Dreitausender. Die Luft ist belebend frisch, die Alpenflora dringt wohltuend in die Lungen. Mistress Carruthers steht etwas abseits und hat ihre Reserve-Kudak gegen lustige Murmeltiere gezückt. Der Colonel hat sich fertig rasiert. Was soll eigentlich diese komische Frage? Nun, wenn dem so ist, wie Sie sagen, dann haben wir heute Gelegenheit, eine seltsame Bizarrerie der Natur zu erleben. Wie spät haben Sie es auf Ihrer Uhr, Colonel Taudi? Der Colonel zieht etwas missmutig seine Taschenuhr aus dem Gilet. Er ist noch in Hemdsärmel. Es ist auf die Minute genau 7 Uhr morgens und wir haben den 7. September 1899, einen Samstag. Wenn mich nicht alles täuscht. Well, und würden Sie jemals zugeben, dass Ihre gewiss sehr ordentliche Uhr falsch gehen könnte? Wie? Meine Uhr sollte falsch gehen? Mit diesem Chronometer habe ich anno 67 die Kanonade auf Herat eröffnet. Well, Colonel, ich bin überzeugt, dass Ihre Uhr recht geht, aber hätte um diese Tageszeit die Sonne nicht im Osten zu stehen? Klar wie Schuhwichse. Devier tut sie das nicht. Colonel Taudi nimmt Deviers Kompass zur Hand, manipuliert ihn, brummelt etwas und gibt das Instrument schließlich wieder Devier zurück. Devier, Sie haben recht. Wenn das nicht eine Folge dieses verdammten indischen Klimas ist. Wissen Sie was, Devier? Was soll ich wissen? Ich hab da eine Kombination, mein Junge. Eine ganz tolle Sache. Eine Erklärung für das Verschwinden von Mistress Carruthers Kodak, sozusagen. Na und? Schießen Sie schon los. Dieser komische alte Yeti oder Werwolf, wenn Ihnen ein solcher lieber ist, und den Ihr seliger Onkel, der gute alte Gilbert, genauso verfehlt hätte wie Sie. Der hat sie. Parbleu, wie der Franzose sagt. Sie sagen es, Colonel. Und? Was sagen Sie dazu, Devier? Eine überaus interessante Kombination, Colonel. Ich gratuliere Ihnen. Aber was sagen Sie beispielsweise zu dieser Wolfslosung da vor uns am Wegrand? Was sagen Sie da? Wolfslosung? Der Colonel hält sein Ross an und springt aus dem Sattel. Mistress Carruthers, die mit den drei Kanschulis schon weit voraus ist, hat den Halt bemerkt und wendet ihren Araber. Elgin und Taudi beugt sich über die verstreuten Raubtierexkremente. Damned! Seit wann verspeisen Wölfe Kirschen mitsamt den Steinen? Das frage ich mich auch, Colonel. Na, ist auch egal. Immerhin geht jetzt der Kompass wieder richtig. Wir müssen geradewegs nach Norden, Mann. Ja! Ja, sagt Devier. Und es scheint, als wolle seine alte Fröhlichkeit wieder von ihm Besitz ergreifen. Sein Jägerpech, seine ekle Schützenmisere ist ausgelöscht, vergessen. Ja, das müssen wir. Vorwärts, christliche Soldaten! Plötzlich werden die Reittiere unruhig, tänzeln nervös auf dem steinigen Boden und sind schließlich kaum mehr zu bewegen. Diese Racker haben eine ungleich feinere Witterung als wir Menschen. Möchte bloß wissen, was das sein mag. Immer mehr nähert sich die sinkende Sonne der ungeheuren Felsbarriere des westlichen Gebirges. Bald wird es Nacht sein, die ja hierzulande ohne viel Übergang einbricht. Vollmond, denkt Mistress Carruthers und ärgert sich insgeheim, weil sie nicht umhin kann, ein leichtes Schaudern zu verspüren. Sie, die schöne, schlanke Amazone. Verdammt! Ich traue nicht einmal mehr unseren anscheinend so getreuen Pferdeburschen. Sind allesamt eine heimtückische Bande. Diese braunen Halunken. Meinen Sie nicht, dass wir vor Gott alle gleich sind? Der Teufel sind wir das, knurrt der Colonel in seinen Schnurrbart. Dann aber reißt der Jähling sein Binokular in die Höhe und richtet es scharf nach einem schmalen Felsvorsprung aus. Was entdeckt? Da. Sehen Sie selbst. Jetzt haben wir den Salat. De Vere bringt das Glas vor die Augen, setzt es wieder ab und pfeift durch die Zähne. Donner und Doria. Nun geht mir ein Licht auf. Was ist's? Ruft Mistress Carruthers, bemüht, keine Aufregung zu verraten. Ihre Papiere, Sir? Bitteschön, hier. Der Beamte unterm Tropenhelm wischt sich den Schweiß von der heißen Stirne und nimmt eine Weile Einsicht in Professor Handendogs Pass. Scharf blickt er mit dem linken Auge hoch. Sie heißen Karl Julius Wilhelm Handendog, Sir. Aufzuwarten, mein Herr. Sie sind 1839 in Angelmodde, Westfalen, geboren. Da selbst. Als Sohn von Professor Johann August Leberecht Handendog und der Hortensie Clara, geborene Knarzenbusch. Und Ihr Beruf stimmt ebenfalls? Jawohl, ich bin Professor der Lykanthropologie. Ein reichlich bizarres Fach, Sir. Ist es nicht so? Oh ja, nur zu wenige widmen sich diesem interessanten Spezialgebiet. Der Beamte reicht den Pass zurück. Dankeschön, mein Herr. Ich danke Ihnen, Sir. Professor Karl Julius Wilhelm Handendog passiert mit seinem in Triest gekauften Handkoffer das Hafengelände von Karatschi und begibt sich durch den noch immer ungeheuren Monsunregen zur Bahnstation. Jetzt kommt er, der Spezialist. Wird Professor Karl Julius Wilhelm Handendog den Himalaya erreichen, ehe das Unheil unwiederbringlich über De Vere mitsamt seinem Colonel zusammenschlägt? Was wird aus der ebenso hinreißenden wie gerissenen Mary McMurdoch? Und ist es zu glauben, was Handendog über diesen verwilderten, aber nachgerade allwissenden Engländer Bancroft zu berichten weiß? Jenen Johann Adderley Bancroft, um dessen Wohl seine Hoheit die Begum so besorgt schien? Antworten und neue Fragen, mit denen wir nun leider den geneigten Hörer alleine lassen müssen. Bis eines Tages, eventuell in einem zweiten, abermals erregenden Teil, wenn es wieder heißen wird, ein Abenteuer nach H.C. Artmann. Das Geheimnis des Werwolfs. Hörspiel nach dem Kurzroman Töck Frong Süleng von H.C. Artmann. Bearbeitung Martin Heindl. Die Rollen und ihre Darsteller waren Mortimer Griswold de Vere, Lykanthropist. Wilfried Hochholdinger. Colonel Organon Taudi, alias Anton mit den 1000 Masken, einer der größten vom Yard, auf der Suche nach Mistress Maud Carruthers, alias Mary McMurdoch. Burkhard Klausner und Anna Thalbach. Ali Mirza, ein indischer Fürst. Alexander Kuon. John Adderley Bancroft, Lykanthropist und Kastellan der Fürstin Pushpa. Max Urlacher und Margarita Breitkreitz. Frau Emma Grotjan, Professor Handendogs Haushälterin. Ulrike Bliefert. Polizeikommissar Mörsberg, Peter Gröger. Professor Handendog, Lykanthropist und Lehrer de Viers, Michael Evers. Einreisebeamter Alexander Hauf. Und Erzähler Peter Fricke. Technische Realisation Jonas Bergler. Musik Mike Herting. Regieassistenz Philipp Brühl. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005.